Kapitel 24 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An die Neunmalweisen. Das sind die Neunmalweisen, die predigen und preisen und lehren alle Welt, das Große und Geringe. Sie prüften alle Dinge, sie führten jede Klinge, sie standen jedem Held. Von Dingen, die sie wüssten und die geschehen müssten, was ist ihr Mund so voll? Doch wenn die Hörner blasen und wenn die Trommeln rasen, da rümpfen sich die Nasen, da ist die Jugend toll. Sie sehen stolz hernieder, sie schmähen auf unsere Lieder, dass es nicht Taten sind. Was schlagt ihr nur die Saiten und wollt mit Liedern streiten? Man sang zu allen Zeiten, sang immer in den Wind. Nein, wer die Welt will meistern, der habe nicht mit Geistern und Träumen nur Verkehr. Der lerne nicht bloß singen, oh nein, der lerne ringen und handeln und vollbringen, denn alle Tat ist schwer. Wohlan, ihr neunmal Weisen, wir wollen euch dankbar preisen, wollt ihr nur eins geruhen, ihr wisst so schön zu raten, so gönnt in euren Staaten, so gönnt uns Raum zu Taten, so gebt uns doch zu tun. Wir wissen selbst, die Leier, die macht die Welt nicht freier, taub ist der Fürsten Ohr. Doch schwebt er nicht, ich frage, mit munterm Flügelschlage, dem Werdenden, dem Tage, die Lerche auch zuvor? Und kommt aus schwarzen Wogen ein Sturm herangezogen, saht ihr die Möwe nicht? Und wenn der Lenz soll kommen, habt ihr da nicht vernommen, der Nachtigall, der frommen prophetisches Gedicht? Drum, was die neunmal weisen, auch predigen und preisen, wir dulden ihren Spott. Wir streuen doch zu Taten, zu künftigen, die Saaten. Nun mag die Frucht beraten, der allerhöchste Gott. Ende von Kapitel 24.